Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. 51. Kapitel. Jareds Freude über seinen Sohn Henoch. Und siehe, da ging der Henoch, wie ihm Adam geboten hatte, und beobachtete alles genau, was ihm Adam gewiesen hatte. Als er aber zur nahen Hütte Seths kam, fand er ihn noch schlafend und wagte nicht, ihn zu wecken, da der Seth ihm, zunächst Adam, ein hochgesegneter Vater war. Und als er dann ferner seine Augen forschend an den gestirnten Himmel heftete und seine Blicke richtete gegen Aufgang, um zu ermessen nach der Stärke der Morgendämmerung, die Zeit des Aufganges. Siehe, da kam Jared herbei und segnete Henoch und sprach zu seinem Sohne: Mein lieber Sohn, siehe, vor Freude konnte ich heute nicht schlafen darob, dass du so viel Gnade vor Gott gefunden hast. Denn wer hätte vor heiliger Scheu je gewagt, nach dem Untergange außer dem Seth die geheiligte Hütte Adams zu betreten, und du darfst nun sogar darinnen wohnen. Und das jetzt noch umso mehr, da wir gestern alle der unermesslichen Gnade Augen und Ohren Zeugen waren, die dieser Hütte von der allerhöchsten Höhe Gottes widerfahren ist. O du mein lieber Sohn, siehe, meine Freude ist zu groß, als dass ich es nur im Geringsten vermöchte, dir zu zeigen, wie sehr darob mein Herz überfröhlich dankend Liebe gebrochen wurde. Ja, es kommt mir vor, ich solle jeden Baum liebend umfangen und seine Rinde küssen. Die Sterne selbst, ja, kommen mir heute ganz nahe vor und hauchen mir lauter Liebe entgegen. O Henoch, siehe, Freude und Liebe erdrücken mich, und meine Zunge bebt vor Wonne, dass ich nicht mehr zu reden vermag mit dir. Nur sage mir, was denn dich schon so früh hergelockt hat aus der geheiligten Wohnung unseres Erzvaters. Denn dich kann nicht das, was mich nicht schlafen ließ, herausgetrieben haben. Denn was vor mir ist, ist meine Freude und Gnade, du aber bist in der Freude und Gnade. Siehe, daher muss dich ein höherer Wille geleiten. O Henoch, mein lieber Sohn, verschweige mir nicht das Heiligtum, das dir ins Herz gelegt wurde, denn nichts Geringes ist und kann das sein, dass du dich danach kehrend im Herzen trägst. O verhehle es nicht vor mir, deinem Vater. Als aber der fromme Henoch solches vernommen hatte, blieb er seinem Vater dankend für den Segen und ihn liebkosend stehen und sprach Folgendes: O lieber Vater Jared, du kennst ja deinen Sohn, dessen alles auch das Deinige ist, wie ich nichts habe, dass ich es nicht zuvor von dir empfangen hätte, und es meine Liebe dein Grund und meine Freude dein Segen, und durch meine Augen schaut eine Seele aus dir, und dein Blut schwellt meine Adern, und alle meine Eingeweide sind aus dir. Und so hast du auch mich nur Gott und seine Liebe gelehrt und machtest mich aufmerksam auf seine Gnade. Und siehe, so sind alle meine Tritte und Schritte dein Werk durch die große Gnade von oben, und es kann dir nichts fremd sein, was ich tue. Aber siehe, der mich nun hergesandt hat, der ist mehr denn du und ich und ist unser aller Erzvater Adam. Warum er mich hierher hat gesandt, darf nur er vor allen zuerst wissen, da er der Erste auf der Erde unter uns allen ist und weil das, was er mir anvertraute, weder mein noch dein, sondern sein ist. Daher, lieber Vater, du auch nicht eher forschen möchtest, als bis du es erfahren wirst von dem, dessen es ist, damit er es dann gebe von oben herab an alle, die es vonnöten haben. Bald wird er heraustreten und dann wirst du es schon gar wohl erfahren beim Aufgange der Sonne. Und als der Henoch noch solches redete, siehe, da trat auch schon der Seth aus seiner Hütte und wurde alsobald der beiden ansichtig, ging hinzu und segnete alsobald beide. Diese aber verneigten sich gar ehrfurchtsvoll und dankbar gegen ihn. Seth aber fragte den Henoch alsbald, eben auch das, wonach sich schon Jared erkundigt hatte, brachte aber ebenso wenig aus dem Henoch heraus wie zuvor der Jared. Seth aber wunderte sich darob, dass Henoch so verschwiegen sei, und der Henoch entgegnete ihm, Vater Seth, du bist an der Stelle Abels ein gesegneter Sohn und weißt, dass du Gott und Adam zum Vater hast, näher denn ich und mein Vater Jared. Hat er dir nicht gegeben all das Seine, dass es nun ist das Deine? So mich aber Adam aus sich gesandt hat, zu erforschen, was seines Herzens ist, siehe, wie verlangst du von mir, dass ich es dir früher geben möchte als dem, dessen Herz mich dazu nötigte, solches für ihn zu sammeln, damit er dann etwas hätte, um es als Vater am Morgen euch allen zu geben. Siehe, alles, was mein ist, kannst du ja haben ohne Vorenthalt, denn es war zuvor lange schon dein, bevor es zum meinigen ward. Allein Adam hat vor uns allen etwas voraus, und so muss er auch zuerst empfangen, damit er es dir und allen wiedergeben kann. Siehe, die Sonne naht ihrem Aufgange, der Mond eilt blass seinem Untergange zu, und die Sterne treten ab vom großen Schauplatz der Nacht, und der Vater Adam steht schon vor der Türe seiner geöffneten Wohnung, meiner harrend, daher nur noch eine kleine Geduld. Und ihr werdet alsbald empfangen, was zu sammeln ich so früh ausgesandt wurde. Nach solcher Rede empfahl sich Henoch seinen Vätern und ging eilends zur Hütte Adams, warf sich vor demselben auf sein Angesicht, dankte mir im Staube, erhob sich endlich, da ihn Adam gerufen hatte, trat voll Ehrfurcht in die Hütte und berichtete ihm alles genau, was er treulich beobachtet hatte. Und als der Adam solches hatte treulich vernommen aus dem Munde Henochs, siehe, da erhob sich alsobald und sagte zuerst zu Eva, Eva, mein getreues Weib, ruhe sanft in Gottes Gnade, bis ich wiederkomme von Henoch aus und einbegleitet, denn schon harren auf allen den Bergen die Kinder meines Segens. Und du, mein geliebter Henoch, geleite mich auf den Hügel gegen Morgen, auf das mein Segen nicht später komme, denn die Strahlen der Morgensonne zu all den Kindern auf den Bergen, wie auch zu denen, die da bewohnen als Hirten, die kleinen Ebenen zwischen den Bergen, und dass der Herr die in der Tiefe noch verschonen möge eine Zeit lang mit seinen strengen Gerichten. Nun lasse uns eilen. Amen. Ende dieses Kapitels.